Den ersten Christen und den Kirchenvätern waren die Geheimsprache der Bibel wohl bekannt, auch ihr rassenhygienischer und rassenzüchterischer Zweck. In Nummer 82 und 83 der Ostara-Bücherei bringt der Theologe Lanz Liebenfels Übersetzungen von herrlichen lateinischen christlichen Dichtungen aus den sieben ersten Jahrhunderten nach Christus, die klipp und klar auf dem Boden biblischer Ariosophie, Germanenweisheit stehen. Auch die lange Reihe der deutschen Mystiker kannte mehr oder weniger den geheimen Sinn der Bibel, ebenso der Templer, Benediktiner und Zisterzienserorden. Im Laufe der Jahrhunderte aber traten anstelle der germanischen Führer in der Kirche Niederrassige, vielfach Juden. Es ist klar, dass sie mit Rücksicht auf sich den wahren Inhalt der Bibel, insbesondere ihren rassenpolitischen, verheimlichten. Damit wurde die Kirche immer äußerlicher und die reine Lehre immer mehr zum Dogmen- und Formelkram, zum blinden Werkzeug des die Geheimnisse der Bibel den Germanen versteckenden, aber selbst benutzenden Judentums. Arische Geisteshelden, die dem Volke die Wahrheit sagen, wurden grausam verbrannt. Die Kirche verjudete und durch sie das deutsche Volk. Der evangelische Hauptpastor Andersen weist dies in seinem Werke »Der deutsche Heiland«, München 1921, Deutscher Volksverlag, nach. Aus guten Gründen nannte die Israeli die christliche Kirche ein Judentum für das Volk und der jüdische Dichter Heine die protestantische Kirche die hebräische Wiedergeburt. Und was machte die Kirche aus der herrlichen Kunst, Wissenschaft, Lebensführung, Gemüts- und Willensbildung umfassenden uralten arischen Rassenkultreligion? Einen Dogmen- und Formelkram, den Jesus selbst aufs Schärfste verurteilt, und eine scholastische Dogmenphilosophie. Geschichtliche Tatsachen im esoterischen Gewande und jüdische Schmutzereien wurden zu theologischen Dogmen, zu Offenbarungen und Weissagungen. Ehrgeizige Scholastiker verdrehen das gesunde religiöse Fühlen und Denken zum Wahnwitz. Man hält die Fabeln, Allegorien, Wortspiele und Märchen in der Bibel für Wahrheit und Geschichte des jüdischen Volkes, nimmt die Wörter ohne Rücksicht auf ihre okkulte Bedeutung dem Wortlaute nach, streitet sich zum Schaden des deutschen Volkes um Worte, siehe Religionsgespräch von Marburg, und zersplittert das Christentum in hunderte von Sekten, während der Jude als Wissender hohnlachend zusieht, die Christen durch Dogmen hintereinander hetzt und sie zu seinem Sklaven macht. Bei den Strenggläubigen verschiedener Konfessionen ist Religion Buchstabenanbetung, geistloser Glaube an Denk- und Sprechformeln geworden. Mit einem unerbittlichen Eifertum verfolgen, lästern und verdammen sie jeden Andersgläubigen und haben dabei Glauben und Sitte nur auf den Lippen und nicht im Herzen, schreibt der Theologe Lanz Liebenfels. Man gibt dem Volke nur die Spreu statt den Weizen, nimmt das Bibelwort nur äußerlich, exoterisch und unterdrückt die Wahrheit, die Esoterik, als Ketzerei. Und wie steht die Kirche, die katholische und protestantische, zur Rassenethik und Rassenpolitik Christi? Sie pflegt das Rassenminderwertige statt die zum Heile berufene arische Rasse, unterstützt den Betrug, dass das Judentum das Volk des Heils sei, und schützt es bei jeder Gelegenheit zum Schaden des deutschen Volkes, verbreitet die uns Arian schädlichen jüdischen Fälschungen der Bibel und erfüllt das deutsche Volk mit jüdischem Geist und mit jüdischer Gesinnung, begünstigt Ehen mit Niederrassigen, sogar mit Negertieren, entgegen den scharfen Verboten der Bibel und stärkt damit das Niederrassentum in seinem Kampf gegen die Heiligen Gottes. Sucht nicht Arier, besonders Juden, durch die Taufe in die Kirche aufzunehmen, die doch bloß eine Gemeinde von Heiligen, also Ariogermanen, sein sollte, und fördert dadurch die Verbastardierung des arischen Edelblutes. Stärkt durch Mission das Niederrassentum in seinem Vernichtungskampf gegen die Arierwelt. Findet kein Wort der Entrüstung und keine Tat der Abwehr, wenn durch die schwarze Schmach Tierblut in das deutsche Volk fließt. Predigt die Lüge der Gleichheit der Menschheit und Seelen und wirkt damit international statt national. Stellt den Weltkrieg als Strafe Gottes für das deutsche Volk hin, obwohl er nichts ist als eine Unternehmung des Niederrassentums, insbesondere des Judentums, zur Ausrottung des Restes der Germanen. Predigt Schonung und Duldung des Niederrassentums und Liebe zu denselben, statt das deutsche Volk zum gottgewollten Befreiungs- und Vernichtungskampf gegen es aufzurufen und wie die mittelalterlichen deutschen Bischöfe mit dem Schwert in der Hand sein Führer zu sein. Sucht das Schulwesen konfessionell, das ist ganz im jüdisch-internationalen Sinne zu gestalten. gibt dem heiligen Volke Gottes Priester aus den Kindern der Finsternis, Juden, Indier, Polen, Tschechen, Italiener und Franzosen, statt aus den Kindern des Lichts.